Das Problem war allerdings nicht die Besteuerung von Vermögen als solche, sondern eine unfaire Sonderregel bei deren Berechnung. Der Besitz von Immobilien wurde nämlich auch dabei deutlich günstiger behandelt als zum Beispiel Geld- und Aktienvermögen. Die Immobilien wurden für diese Steuer nicht mit ihrem Marktwert versteuert, sondern mit dem sogenannten Einheitswert, und der war in den westlichen Bundesländern zuletzt 1964 neu berechnet worden, in den östlichen sogar schon 1935. Diese eher realitätsfernen, jedenfalls extrem niedrigen Immobilienwerte führten zu einer nicht zu rechtfertigenden Besserstellung der EigentümerInnen von Immobilien. Allein dagegen hatte das Bundesverfassungsgericht Einwände, nicht gegen die Vermögenssteuer als solche. Wenn ihr also lest, dass eine Vermögenssteuer verfassungswidrig sei, wisst ihr es nun besser. Eine Vermögenssteuer ist verfassungsrechtlich völlig in Ordnung. Der Staat muss sie nur gleichmäßig auf alle Vermögenswerte erheben. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts wäre eigentlich zu erwarten gewesen, dass die Vermögenssteuer reformiert wird. Immobilien hätten einfach mit ihrem jeweiligen Marktwert, dem sogenannten Verkehrswert, angesetzt werden müssen. Doch die damalige Koalition aus Union und FDP entschied sich stattdessen dafür, die Vermögenssteuer gleich ganz auszusetzen. Statt sie zu reformieren, wird sie daher seit nun fast 30 Jahren nicht mehr erhoben. Wer Immobilien besitzt, wurde übrigens nicht nur bei der Vermögenssteuer bevorzugt. Auch Erbschafts- und Schenkungssteuer wurde bis Ende 2022 auf Basis sehr geringer Gebäude- und Wohnungswerte berechnet. Immerhin hier hat der Bundestag inzwischen nachgebessert. Die Steuer auf geerbte oder verschenkte Immobilien fällt inzwischen wesentlich höher aus als in den Jahrzehnten davor, sobald die Freibeträge überschritten werden. An den Steuerspartricks, von denen oben die Rede war, ändert das aber nichts. Leider beantworten diese wenigen Änderungen im Detail nicht die zugrunde liegende Frage. Warum werden Vermögende in Deutschland so sehr mit Samthandschuhen angefasst? Warum werden diese Gesetze, die für extrem ungleiche Bedingungen innerhalb der Gesellschaft sorgen, politisch nicht wirkungsvoll bekämpft? Warum finden Forderungen, die extremen Privilegien für Wohlhabende und ErbInnen abzuschaffen, so wenig Gehör? Um das zu beantworten, müssen wir uns fragen, wer eigentlich die Menschen sind, die die entsprechenden Gesetze beschließen, von denen 1% der Menschen in Deutschland profitieren, während die anderen 99% eine hohe Abgabenlast tragen müssen, während Brücken und Schulen zerbröseln. Ihr ahnt es. In den Parlamenten sitzen vor allem wohlhabende Menschen, aber kaum PolitikerInnen, die die Interessen der nicht besonders reichen Menschen effektiv vertreten wollen oder können. Wer sind die Menschen, die solche Gesetze schreiben? Ungefähr die Hälfte aller PolitikerInnen in Spitzenpositionen stammt nach Untersuchungen des Soziologen Michael Hartmann aus einer politisch-wirtschaftlichen Elite, den oberen 4%. Als Elite definiert Hartmann Menschen mit gesellschaftlichem Einfluss, die auch finanziell deutlich besser gestellt sind. 2/3 aller Menschen mit politischem oder wirtschaftlichem Einfluss in Deutschland haben eine solch exklusive soziale Herkunft. Ihnen attestiert Hartmann keine realistische Vorstellung vom Leben und Denken der Durchschnittsbevölkerung. Im Bundestag sitzen also kaum Abgeordnete, die schon mal mit einem prekären Job eine Familie ernährt und mit Flaschenpfand das Abendbrot eingekauft haben. Die Menschen, die über die Spielregeln unserer Marktwirtschaft entscheiden, wissen einfach nicht, wie es sich anfühlt, wenn man am 20. eines Monats kein Geld mehr abheben kann, weil der Dispo längst ausgereizt ist, oder wenn man die 5-6 Stationen zum Arzt zu Fuß geht, weil die U-Bahn unerschwinglich ist. Ab einem bestimmten Punkt ist Wohlstand nämlich nur noch ein abstrakter, statistischer Wert. Wenn man jederzeit bezahlen kann, was man kaufen möchte, spürt man die konkrete Höhe von Vermögen im Alltag irgendwann nicht mehr. Armut ist dagegen immer konkret, und wer betroffen ist oder sich davor fürchten muss, nimmt sie jeden Tag wahr. Eine Armutsgefährdungsquote von 16% bedeutet, dass 13 Millionen Menschen bei uns ständig unsicher sind, ob ihr Geld auch in den nächsten Monaten und Jahren noch reichen wird, um Essen, Heizkosten, Schuhe und die Klassenfahrt für die Kinder zu bezahlen. Armutsgefährdung bedeutet, dass der Kuchen zum Kindergeburtstag zur Folge hat, dass es die Woche danach nur noch für Nudeln mit Ketchup reicht. Dann stellt sich die Frage nicht mehr, ob man mit dem Auto oder mit dem Zug in den Urlaub fährt, weil es gar kein Auto mehr gibt und der Zug eh unbezahlbar ist.